Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich euch etwas beibringen, das ihr jeden Abend machen könnt und dann inshallah ta'ala geschützt seid vor dem Shaitan. Und zwar sind es die Schutzsuren und Ayatul Kursi. Subhanallah, ich habe mich gewundert, dass so viele über diese Sache noch nicht Bescheid wissen, obwohl diese Sache eigentlich klar und deutlich war für mich. Deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht und gesagt, ich muss ein kleines Video kurz darüber machen, denn die Sache ist eigentlich ganz einfach. Was ist das? Das sind die Schutzsuren. Die Schutzsuren sind die drei Suren, die letzten drei Suren. Ikhlas, Qul Huwallahu, Al-Falaq, Qul A'udhu Birabbil Falaq und An-Nas, Qul A'udhu Birabbin Nas. Diese drei Suren, die liest du, bevor du schlafen gehst. Du legst dich auf deine rechte Seite, machst deine Hände so zusammen, spuckst symbolisch hinein, also nicht echt reinspucken, ja. Spuckst symbolisch rein und liest dann da rein diese Schutzsuren. Jeweils einmal Al-Ikhlas, Falaq und Nas. Und dann streichst du, während du liegst, über deinen ganzen Körper bis dahin, wo deine Arme dich erreichen. Also du musst dich nicht verkrampfen und dahin, wo du kommst. Und das Ganze machst du dreimal. Und dann kannst du noch Ayatul Kursi lesen, was auch ein zusätzlicher Schutz ist, wie es im Hadith von Abu Huraira kommt, dass ein Schutz ist, wenn man das liest, bis zum nächsten Morgen vor dem Shaitan. Und diese drei Schutzsuren sind allgemein auch ein Schutz, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das im Bukhari Muslim überliefert hat, dass er das sallallahu alaihi wasallam jeden Abend gemacht hat. Subhanal Malik. Und hier noch ein ganz wichtiger Tipp: Macht das auch bei euren Kindern. Besonders die Kinder, die viel Angst haben oder die viele Albträume haben, die nicht gut schlafen können, macht das mal eine Woche lang. Ihr werdet sehen, das Ganze verschwindet. Subhanallah. Das ist wirklich ein Segen von Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das gelehrt hat. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Und auf diese Variante, so wie es überliefert wird in Bukhari und Muslim, so könnt ihr es machen. Auf die rechte Seite, Hände zusammen, symbolisch rein und dann über euch streichen oder das eben lesen und dann auf eure Kinder streichen. Und das bei jedem einzelnen Kind könnt ihr das so machen, inshallah ta'ala. Ihr könnt auch so die Kinder, wenn ihr ältere Kinder habt, 4, 5, 6, dass die Suren ein bisschen lauter rezitieren und langsam, so dass sie das auch mithören und das gleichzeitig auch mitlernen. Das ist auch eine Möglichkeit, dass sie solche einfachen Suren eigentlich schnell lernen, weil ihr das jeden Abend macht. Na, das ist inshallah ta'ala ein kleiner Nutzen für euch, was ich euch unbedingt mitteilen wollte. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.